1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich habe meine ersten Festivaltage hinter mich gebracht, soeben. Ich war auf dem Orange Blossom Festival im ostwestfälischen Beverungen, das in diesem Jahr zum insgesamt 11. Mal stattfand. Bin auch etwas außer Atem, wie ich gestehen muss, habe aber eine, wie ich finde, überraschende und fast schon sensationelle Band aus Mannheim mitgebracht, ohne Plattenvertrag, ohne alles, um die herum in diesem Sommer, in den nächsten Wochen kuriose Dinge geschehen werden. Mehr dazu natürlich in dieser Show, die mit einem Track beginnt, den einige von euch kennen werden. Ich spiele ihn sehr gerne. Hier ist Kasper mit Cockney Violin. Thank you. mi hombre DJ Chávez ahí. Aparte está preparado también para contaros algo, para contaros algo. Thank you. Du bist dabei, 1Live 4. Ich habe hier im Hintergrund gerade die französische Dubband Sensile Sound System laufen mit dem Titel Akiko aus dem Album Meta Meta, das mithin also auf denselben Titel hört wie die EP, die ich vorab vor 2 Monaten etwa hier gerne und häufig schon gespielt habe. Wunderschön, farbige Tracks, sehr dub natürlich, der Name sagt es, Sencille Sound System. Zuvor haben wir den spanischen DJ Chavez gehört, dessen Album Changes mir ausgesprochen gut gefällt. Es bewegt sich etwa in der Tradition von den 90er Jahre Sachen von DJ Shadow oder auch DJ Crush, Dear Master und Liberation, die beiden Tracks aus dem Changes Album. Hier im Hintergrund rollt der Japaner Kashiwa Daisuka an, der einen Track namens April Number 2 gemacht hat und den jetzt remixen lässt, unter anderem von dem Münsteraner Jean-Michel, dessen Remix-Version wir hören. We'll be right back. 1 Live 4. Es gibt eine neue Compilation, kommt als Mehrfach-Vinyl bzw. Zweifach-CD vom Londoner Drum-and-Bass-Label Hospital. Weapons of Mass Creation vereint neue exklusive Tracks in voller Länge auf der einen Hälfte und auf der anderen Hälfte Hospital-Tracks in the Mix. Sind ein paar sehr schöne exklusive Sachen dabei, wie zum Beispiel ein London Electricity Remix von Hardfies Hard to Beat oder hier das wunderschöne Duo Blue Marten mit dem Titel Starting Over, das zuletzt sehr poppige Tunes entwickelt hat. Davor der Japaner Kashiwo Daisuke mit dem Track April No. 2 im Jean-Michel Remix. Das Ganze aus einem wunderschönen Album, das normalerweise nach dem Song heißen müsste, April No. 2. Das Album mit sehr schönen Ambienten-Remixen heißt aber April No. 7, aus diesem Album eben Jean-Michel als Remixer. Hier kommt Cubix and Lomax, Belief System. We'll be right back. two, three, the three, the two, one. The cap's on the mic and this is how it's done. When he rocked the body, yes, he rocked the body, body. Rocked the body, yes, he rocked the body, body. One, two, three, the three, the two, one. Cap's on the mic and this is how it run. When he rocked the body, yes, he rocked the body, body. Rocked the body, yes, he rocked the body. This one, yeah, we taking it back. Come on. To the days of the boombox and block party. Back in the day when the flow was a flow. And a battle, and a battle, when nobody got clapped for it. We rap cause it was the place to be. The freshest crews, the dopest beat breaks and DJs. These days everybody is flossed out. The B-boy style got tossed out. Whoa, but we still rock the body, yes, we rock the body, body. Rock the body, yes, we rock the body, body. Rock the body, yes, we rock the body, body. Rock the body, yes, we rock the. It's like one, two, three, the three, the two, one. The caps on the mic. And this is how it run when he rocked the body. Yes, he rocked the body, body. Rocked the body, yes, he. Who still remember what it was like to be on the mic and just set it off? Get it off cause you only have one chance. Dancing on cardboard or linoleum, man. And move the crowd with the skills you controlling them. Whether you break them seed or you just spun the wax, it was for the love, for the love. It was from the hood, from the hood. Now it's worldwide but it ain't all good. The thing is to blame now when it's all a hustle. The real rappers gotta struggle. Worse than that, what they call rap now is just embarrassing. They trespassing on shaky ground. I used to love her, so me and Common got something in common. Cause what they doing these days is not rhyming. If you agree, now give a show of your hands. Cause with this joint, I'm about to change them plans. Cause all my... yeah, it's the one, two, three, the three, the two, one. The cap's on the mic and he get it done. When he rock the body, yes, he rock the body, body. Rock the body, yes, he rock the body, body. One, two, three, the two, one. Cap's on the mic. And this is how it run when he rocked the body. Yes, he rocked the body, body. Rocked the body. Yes, he rocked the body, body. Yeah, fresh, fresh, fresh. Just stay focused, man. Fresh, fresh, fresh. You know how it is. Fresh, give a shout out to my crew. Fresh, fresh, worldwide. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. It ain't even a game no more. Fresh, fresh, fresh. Yeah. Run down some names. To my man KB, he's in the house. And to my man Mark Mack, he's in the house. And to my man D-Go, he's in the house. And to my man Sir Magic, keeping it hectic. And girl, it's your luck, she keeping it hot. And what about little Summer, she keeping it hot. And to my little boy Travis, he keeping it real. And to my other half me, you know the deal. And to the whole PA, you know the deal. And to all the SF, keeping it real. And to the whole UK, y'all know y'all down. And to the whole damn earth, y'all gotta be down. Yeah, we keeping it live. Fresh, fresh, fresh, fresh. Live 4. Mark Mack, auch bekannt als eine Hälfte von 4Hero, hat im letzten Jahr unter dem Projektnamen Visioneers ein Album veröffentlicht, Dirty Old Hip Hop, von dem jetzt einige Tracks remixed werden. Und wie so oft stilübergreifend in letzter Zeit führt eine sehr gute Spur, was die Remixer betrifft, einmal mehr nach Kopenhagen. Wir haben hier den 12 Beats Return Remix gehört und hinter 12 Beats Return steckt ein Mann aus Kopenhagen. Funkbox, der Track von Mark Mack, wie gesagt, in jenem Remix. Hier kommt Sarah, Creative Partners. Yeah. Strange talk. You're deep behind. I got to know. 4. Ich habe ganz bewusst mal einige Tracks in einer Reihe gespielt, von denen ich mehrheitlich jetzt einfach mal sagen würde, wenn es Sarah Creative Partners, kurz Sarah genannt, nicht geben würde, dann würde es auch die gerade gehörten Tracks nicht geben. Denn Sarah sind gewissermaßen dafür verantwortlich für diese schleppenden Grooves, so ein bisschen klappernd, für Basslines, die eigentlich gar keine richtigen Linien im eigentlichen Sinne des Wortes sein wollen, sondern die immer so als Einzelnoten funky reingepumpt werden. Es gibt jetzt das Debütalbum von Sarah, das heißt The Hollywood Recordings. Daraus habe ich auch ein Stück gespielt, der ganz auf die 3 geht, Glorious nämlich. Ich hätte auch andere Sachen spielen können mit Gastrollen, zum Beispiel von Erykah Badu, Talib Kweli, das ist hochgradig besetzt. Aber um mal so ein bisschen das musikalische Prinzip rauszustreichen, habe ich eben den besagten Titel Glorious von Sarah genommen, wo das besonders deutlich wird. Danach ging es dann wieder zurück nach Kopenhagen, denn dort lebt zumindest das Duo Owusu und Hannibal, das, ich glaube, im letzten Jahr diesen Titel für die Ewigkeit aus meiner Sicht veröffentlicht hat, Delirium, den ich gespielt habe, um dann weiterzumachen, gerade hier mit dem Amerikaner Theory Has It, der im Verlauf des Juni sein Debütalbum Extra Credit herausbringen wird, auf dem legendären Super Rapping Label. Es gibt eine Single, die ich jetzt aber bewusst mal nicht gespielt habe. Ich wollte mich hier nach wie vor im sogenannten Sarah Groove bewegen, deshalb vorab schon mal ein Titel aus dem Album, nämlich T-10, gerade gehört. Was ich jetzt im Lauf der kommenden Woche unbedingt machen möchte, ist mir das komplette Album von Tim Armstrong zu besorgen. Viele von euch werden ihn kennen als Kopf von Rancid. Er hat ein Soloalbum raus, A Poet's Life. Das gibt's physisch seit einer Woche im Internet, ganz bewusst von ihm lanciert, schon etwa 4 Wochen. Hier ist die Single daraus, Tim Armstrong mit Into Action. Into Action. Sharon. Uh-huh. And Karen is the one with the blonde wig on. And with the bullet man, we're going number one. And I don't need any money. Not to have any fun. By nine. We may run out of money tonight, never out of time. Yeah. Harmer Street, we kick it corner, had to line. It's anybody's guess how late we're gonna run. We go all night, alright, to midnight, just begun. Days were over and your ship was sunken. Respect to New York, respect to London. But we're from California and our stance is golden. Up, jump down. If you hook up the speakers, man, we'll bring the sound. And the music will be heard for miles and miles around. We got songs of redemption, songs of war. We got songs like this that can pack the dance floor. Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Find something out there, there's an attraction. If you hesitate now, mission's official. I've hit depression hard and started to pick at the scab from the scar. I'm a mess addressing pain in a bar. I confess, cause all the rest just more shit. Chest in a cast, feeling urges just to test out a casket. Bless me, I'm blasphemous. Jesus passed the fifth, I have to get lit. Masochist self, I'm only half of the health I was born with. Save me, take me up high like Dro. But way far past the stars in the sky. I'm blind to pain like I'm a junkie, shooting up with emotional Novocaine and floating, provoking the angels to jump me in layman's terms. Fate's been blurred, even early I scratched crayon in between the holy word. I pray on, but still, three gone, and maybe I'm a barren lad. God help me, I'm having trouble with your master plan, so. The shadows, the valleys of death gone. When I'm shooting, taking last breaths hard. I wanna walk through the valleys, pray Lord, will you help me, save me, God, would you tell me, cause I'm losing my faith, bless me. This world just wanna test me. See this dirty knife on the floor, this chrome nine in my hand, these foul thoughts in my conscience, constantly understand. See, we taught to believe if you can touch it and see it, it must be real, so go believe it. But I've never seen Jesus, I've never seen God, so he's only a thesis. Now I'm questioning all these things in my time to depart. I know it's written, suicide is given hell and devil's privilege. Only wicked heathens committed sin of ages will fuck it, bring it. Lately I've been waking early morning screaming, save me, dreams of seven horsemen chasing Gene, hastening speed. So I'm raising the barrel, envisioning marrow splashed on the wall, I'm polka dotting all my apparel. And maybe Ginsu blaze through skin will slay and split thin veins instead of loading. spray. And if I'm meant to stay, then I'll just pass through the gates and fall the long way back to earth. So why don't you just take me through the shadows of valleys of death, God? Take me when I'm shooting, taking last breaths, hard. Baby, I wanna walk through the valleys, pray, Lord, will you help me? Save me, God, would you tell me, tell me? Eins live. Infos. Mit Andreas Kappler um 23 Uhr. Grüne werfen Russland Menschenrechtsverletzung vor. Fatih Akin gewinnt in Cannes Preis für bestes Drehbuch. Und das Wetter später neue Wolken, morgen regnerisch. Die russische Polizei ist wieder gegen Homosexuelle vorgegangen. In Moskau nahmen sie heute 30 Personen vorübergehend fest, unter ihnen auch den grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Der wollte sich dafür einsetzen, dass das Verbot einer geplanten Schwulen- und Lesben-Demo aufgehoben wird. Beck wirft der russischen Regierung vor, Menschenrechte zu verletzen. Es ist ja jetzt nicht die Frage, ob die Russen in ihrer Mehrheit die Lesben und Schwulen lieben. Die Frage, die sich hier stellt, ist die Frage, schützt ein Staat seine Minderheiten? Volker Beck war eine Stunde lang ohne Begründung in Moskau festgehalten worden. Zuvor hatten ihn Schwulengegner angegriffen. Vor einem Jahr war der Grünpolitiker in Moskau auf einer Demo von Homosexuellen verprügelt worden. Dieser Satz ist missverständlich, ich wiederhole. Vor einem Jahr war der Grünpolitiker in Moskau auf einer Schwulen- und Lesben-Demo verprügelt worden. Auch damals wurde er festgenommen. In Hamburg treffen sich morgen die Europäer mit ihren asiatischen Amtskollegen. Die Tagung gilt als Generalprobe für den G8-Gipfel in Heiligendamm. Anfang Juni treffen sich an der Ostseeküste die Staats- und Regierungschefs der 8 wichtigsten Industrienationen. Dazu werden 100.000 Globalisierungsgegner erwartet. Auch morgen wollen in Hamburg mehrere tausend Menschen, vor allem aus der linken Szene, gegen die internationale Globalisierungspolitik demonstrieren. Die Polizei glaubt, dass gut die Hälfte gewaltbereit ist und befürchtet Krawalle. Der Hamburger Regisseur Fatih Akin hat bei den Filmfestspielen im französischen Cannes einen Preis gewonnen, und zwar für das beste Drehbuch. Akin hatte mit dem Drama Auf der anderen Seite an dem internationalen Filmwettbewerb teilgenommen. Der Preis für den besten Film ging an das rumänische Drama mit dem Titel 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage. Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich will sich weiterhin nicht zu den Dopingvorwürfen gegen ihn äußern. Sein Manager teilte heute mit, es gebe nichts zu sagen. Wörtlich sagte er Spiegel Online, Sie werden von mir kein Dementi hören und eine Pressekonferenz ist auch nicht geplant. Der ehemalige Team-Telekom-Betreuer Chef Deront hatte in einem Zeitungsinterview behauptet, Ullrich einmal das Dopingmittel EPO gespritzt zu haben. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht lockert es erst auf, später aber dann wieder neue Wolken. Morgen regnet es dann den ganzen Tag, häufig auch ganz schön kräftig. Dazu in Karst bis 15, in Unna 16 und in Minden bis 18 Grad. Auch der Dienstag bleibt dann nass und ungemütlich bei um die 15 Grad. Stauschau. Und die Straßen im Sektor sind frei. Eins live. Vier. Ich hatte vor wenigen Minuten hier noch einen älteren Track von Jean Gray aus New York ins Spiel gebracht, aus ihrer schon Jahre zurückliegenden The Bootleg of the Bootleg EP, dieser großartige Titel Take Me. Der Grund ist relativ simpel. Es gibt einen neuen Tune mit ihr. Produziert hat ihn DJ Jesse Jeff und zu finden ist er auf seinem neuen Album, dem von DJ Jesse Jeff, The Return of the Magnificent, auf dem er viele große Gäste vereint hat. Method Man, Big Daddy Kane, Jean Gray, viele, viele andere. Den Track möchte ich gleich spielen im Anschluss an Apparat aus Berlin, den wir zunächst mit Hold On hören im Crystal Luca Remix. I'd like to make this thing In the club we got poppin', Favos outside of the joint, they ain't stopping us. Boys keep clapping, the girl just keep dancing. Everybody get around and drinks. I got Patron in the cup and I'm doing the wop. Yup, my phone keeps ringing but I'm hanging it up. Got my brand new Dunks and please watch out. I best believe we gon' be throwing it up. And now, some of y'all say in the jeans, she ain't rocking this. Dropping shit, relaying, she ain't paid a pocket since 94. I've been dropping this jaw, dripping same spit of name shit, I rock them all. I'm OxyContin, watch me, I rock your box. Have you shook like you fighting M.O.P. at Fox? I'm a rebel turned renegade, certified speller from 11th grade, heller than your favorite frontier. You're the front, stay shine like a summer morning. Reflect in the mirror like I'm so charming, man. I'm a darling, you can call me Nola, cause she's got to have it, all the poppies Ola. You pop, you cola, son, I pop Ricola. Done, pop my throat, hop bombs, you quota. Then I pop my collar, hop and drop Impalas. Now holla if you think race not a problem. They go, she ain't a sucker MC, and you get beat down, running your mouth, but all of y'all still doubt that she is super famous. Teeny, teeny, teeny. Come on. She ain't a sucker MC, and you get caught out frontin' on G-Man. You know it's her that you wanna be. J to the EA, quite like the sport. End to end rhymes with meaning if you write a retort. I report facts, more than the government extorts blacks. For sure ass, yeah, I'll cover your poor task. I'm Andy and Shawshank, I'll chip away daily. I'll stick up stores, not your typical lady. A T-H-R-O-W back queen. If the beats stay hard, I'm loving you track fiend. When you speak my name wrong out your mouth, how convene a true producer, make your story a bounce. Not Kareem, but Gina setting up a shop on your block. You can pop the greenest green and plus the rhymes that I got. Life is rhyming the crop, the modest diamond can rip it. Boy, it's time that you stop. You out of line, but I'm wicked. Like it was awesome, I'm the witch, but I'm the one from the east. You the bitches getting crushed and leaving no hanging feet. Come on. They call me Jeannie, Jeannie. She ain't a sucker MC, and you get beat down, running your mouth, but all of y'all still doubt that she is super. She ain't a sucker MC, and you get caught out frontin' on G-Man. You know it's her that you wanna be fan. Last name Gray, but they be calling me Greasy. Easy fella, ease back, don't mean that I'm easy. I'm a fella for a second, so you get in the message. The nickname is how the Dame teaches fellas a lesson. So bring the beat back, relapse to head nod pose. Relax, keep rocking like a headlock throw. Throw your hands in the sky, clap together, get your man's reply. You say, he say, why? I got drinks in the air, fly dude on the side. Mix them together, got booze in the ride. Girls, get your party on, go on, dance. There's a fly-ass dude and he ain't your man. It's just partying, y'all, let's get retarded and brawl. Like to fight, get drunk, and never party at all. What you starting it for? I got a part of the door. I'm making dough with you, chilling, not dancing at all. Come on. Sucker MC and you get beat down running your mouth, but all of y'all still doubt that she is super teeny teeny teeny. She ain't a sucker MC and you get caught out frontin' on G-Man. You know it's her that you want to be fan. Come on. Ich sag's nochmal, das ist DJ Jesse Jeff mit dem Fresh Prince, die prägende Größe des Philadelphia Hip-Hop der 80er Jahre. Danach mit zahlreichen, hochwertigen, grandiosen Produktionen sein neues Album The Return of the Magnificent, hier mit der Rapperin Jean Grey. Was ich immer wieder an britischer Clubmusik so mag, ist die Schnelligkeit. Ich habe auch einen Freund aus Großbritannien, den guten Jock. Er sagt immer, very schnell bitte. Ihm kann es oft nicht schnell genug gehen und ich flechte das einfach mal so ein. Clubmusik in England traditionell erfindet sich schnell neu. Und wenn du einen guten Track am Start hast, sagen wir mal, es ist Dienstagnacht, dann kannst du ihn nicht polieren 3 Wochen lang, sondern dann solltest du nach Möglichkeit zusehen, dass er spätestens 2 Tage später irgendwie, wenn möglich, bereits in den ersten Läden steht oder du ihn, was weiß ich, auf der Straße verkaufen kannst oder sonst wie. Es muss schnell gehen, es muss rough gemixt werden, keine Feinheiten. Und ich glaube, wer das hier in Deutschland nachhaltig verstanden hat, ich merke das immer wieder, es gilt nicht für alle ihre Tracks, natürlich nicht, aber für eine ganze Reihe. Und in Interviews, ich entsinne mich gut, bekennen sie sich ja auch dazu. Die Rede ist von Mouse on Mars. Und das ist auch der Grund, warum mir das neue Album so viel Spaß macht, auf dem sie ja gar nicht im Übrigen als Mouse on Mars firmieren, sondern in Zusammenarbeit mit dem englischen Sänger Marky Smith, eigentlich Sänger von The Fall, nennen sie sich von Südenfeed. Das sind so großartig rausgerotzte und gekotzte Tracks, wenn ich das einfach mal so salopp sagen darf. That Sound Wiped ist zum Beispiel einer aus diesem Album, das bezüglich des Titels auch noch nicht mal korrekt geschrieben werden konnte. Auch da fehlte im übertragenen Sinne vermutlich die Zeit. Traumatic Reflections einfach mit T-R-O am Anfang mit Doppel-X, also so, wie man es in korrektem Englisch garantiert nicht schreiben würde. Von Südenfeld hier zusammen mit Marky Smith, That Sound Wiped. I was in summer. Unknown town, and we went down the recline of the unnamed streets. Some town unknown, at a traffic circle, a man in a yellow helmet, a mountain bike, pulled up to me. I went along with it at first. He started singing. I was in my garden. I just kept singing. I said, you don't look like no goddamn singer-songwriter to me. We went down the recline of the unnamed street. And I said to the yellow helmet acoustic guitarist following me, said all the people are leaving. He said, please don't leave me. I'm grabbing. Let's I just kept singing.

Electro violets tonight. 1 Live 4. Ich mache mal hier einen ganz kleinen Break und stoppe auch mal das Vinyl, von dem gerade die Musik kam. Die Vinyle, Vinyls laufen immer hinter mir und ich muss dann mit meinem Rücken, der heute sowieso ein bisschen schmerzt, mich immer umdrehen. Stoppen habe ich aber auch schon ein paar Mal erzählt, dass das hier so diese Prozedur ist. Wir haben gerade gehört ein Duo aus Dortmund, das ich sehr schätze. Mars 2008. Es gibt eine neue, ich nenne sie einfach mal Mini-LP mit 6 Tracks drauf, von denen einige durchaus, man könnte sagen, poppigen Charakter haben, wie gerade gehört. Andere so ein bisschen ins Abstrakt, Elektroide gehen. Diese Mini-LP heißt Undestroyable Structures. Und in der Musik von Mars 2008 schwingt für mich immer noch so das Flair der 80er-Jahre-Clubs so ein bisschen durch. Wenig Licht, viel Schwarz, viele schwarze Klamotten natürlich. Sehr authentisch das Ganze. Die beiden wissen, was sie tun. Ich habe sie hier auch schon mehrfach gespielt. Zuletzt, glaube ich, auch mit ihrer Version von dem alten Psyche-Klassiker. Der Track hier gerade gelaufen heißt Electro Violet und ist entsprechend einer von insgesamt 6 Tracks auf dem neuen Mini-Album Undestroyable Structures. Davor ein Titel von Baldelli und Dionigi. Bei Baldelli bin ich mir nicht sicher. Ich meine aber, dass er so etwas wie ein alter Italo-Disco-Hase ist. Und Dionigi kenne ich nicht. Die beiden zusammen mit dem Titel Dark Flies, der auf dem Münchner Gomma-Label erschienen ist, das noch nie die Hände, wenn es drauf ankam, unbedingt lassen wollte von so altem, leicht cheesigem, ruhig gehaltenen Italo-Disco-Scheiß. Ich hoffe, die Nummer kam nicht zu cheesig rüber. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Baldelli und Dionigi, Dark Flies aus der EP Cosmic Diva. Und davor habe ich gespielt einen Track aus dem neuen Album des kanadischen Duos Chromeo, das im Juni kommt. Vorab gibt es aber eine Auskopplung. Tenderoni ist der Track, den ich gespielt habe, kam so ein bisschen Brit-Funk-mäßig 80er Jahre für meine Ohren daher. Ich möchte hier den Style wechseln, zurück zum Good Old Hip-Hop. Die Polyrhythm Addicts sind 4 Leute, die meisten davon könntest du kennen, Mr. Complex zum Beispiel oder den Producer, unser Mann DJ Spinner. Dazu Shabam Shadiq und eine neue Stimme, sie gehört der Sängerin, der Rapperin Ty Phoenix. Die insgesamt 4 Leute veröffentlichen das Album Break Glass mit schönen, dichten, soulig-funkigen Tracks, wie man das von Spinner-Produktionen kennt. Ich möchte aus dem Break Glass-Album, das jetzt erscheint, hier den Titel Smash spielen. Yeah. Yeah. Love is love. Smash. Woo. Real recognize real, you know the deal. Yeah, yeah. Yeah. Polyrhythmatics. Yeah. That's right. Smash. Smash. Smash. Smash. It's a new era. Yeah. We gonna smash. Smash. Get your smash. Smash. Smash. Okay. Smash. Yep. You we know gonna... it's funky, funky, funky, cause you heard it from time. Pete, time, lyrical time, peace, flow like a rhyme beast. Peace, checking your shine, be like crime, squeezing waist deep and fading hoods like Megan Good, blazing with Tyrese. Keep walking, streets talking, and we can hear you spitting that propaganda. 07 is poly here. Yeah, yeah. This is wild and switching my visionary style. And the bitches is very silent in obituary columns. See the name is Phoenix, the frame is Serena's. I changed the game for chicks like Diddy changed the remix. Big girl chic, and it's plain to see this. In my classic door knockers with the same Adidas. Dang. She's so sassy with a classic swag. Still be sexy, fully clothed in that Maxim ad. They want a bag that's petite with hips and thick calves. It spits to get the gab, slick like witchcraft. Chicks wishing they had half spitting, harmonizing. Rap misses on the rise and still glisten, no diamonds. You got money, but your heart is pure gangster. 30's the new 20, smart as the new gangster. Yeah. Who you call when you need to proceed? It's Polly. Lyrics to go, you can pump in your V's. It's Polly. No need to fear, cause we crush up C's. Polly. Music to lean, yo, they can't see weeds. Polly. Who you call when you need to proceed? It's Polly. Lyrics to go, you can pump in your V's. It's Polly. No need to fear, cause we crush up C's. Polly. Music to lean, yo, they can't see weeds. Polly. Come on, everybody, it's blackout time. Blackout time for your body and mind. A million bars late, I still have to prove it to you. Didn't you get the memo? Maybe I got a tattoo it to you. That I'm nice, spit it up, then you're stuck like humping dogs. My dialogue stands out like jumping frogs. From Lily to Lily, where I flip a silly Billy is silly. But really, darn, I just wanna get you on a silly. Then it all lines up like a family of ducks. Shucks, I just wanna leave my family some bucks and clear out of the red and spam my street cred and get my ego fed and get a little head of myself. Yeah, I could do it for Delph. Or I can get my party on, so don't do it to yourself. attacking you, black and blue. Then you pass out. Who you call when you need to proceed? It's Polly. Lyrics to go, you can pump in your V's. It's Polly. No need to fear, cause we crush up seas. Polly. Music to lead, yo, they can't see we. Polly. Who you call when you need to proceed? It's Polly. Lyrics to go, you can pump in your V's. It's Polly. No need to fear, cause we crush up seas. Polly. Music to lead, yo, they can't see we. I don't spit in Creole, but they thought I was Cajun. Every verse hot sucker, I'm blazing. You ain't hot, you just a little jerk chicken. I'm lava flowing out of volcano when I'm spitting. Overdue it for props, overdue it for cash. Sick dick, gonorrhea, burning your ass. I don't care for your opinion, I'm on my own dick. With or without hip hop, I'ma get rich. Scratch that, I'm already rich. And good vibes, get on my bad side, you will not survive. I spit with a halo, marvelous glow, angelic style. And MCs, they can see me how. Right now, I'm anti-social. I don't wanna talk, I just wanna spit. Semi-auto rhymes make you somersault. Pole vault with my pools to the show. You put us on a bill, we smash shit. Who you call when you need to proceed? It's Polly. Lyrics to go, you can pump in your V's. It's Polly. No need to fear, cause we crush up seas. Polly. Music to lead, yo, they can't see we's. Polly. Who you call when you need to proceed? It's Polly. Lyrics to go, you can pump in your V's. It's Polly. No need to fear, cause we crush up seas. Polly. Music to lead, yo, they can't see we's. Polly. We gonna smash, smash, smash. We about to smash, smash, smash. Yo, we got it on smash. The poly keep rocking up. We'll be right back. Thank you. you know. Let me say that now, let me in back. We not let him back, no boy there. See? Say to me, I just got the work, you know, you know. I just them things with them. That's only a 3-year-old now. I said, me 2 years, I'm be a fight them fight it. See? So reaction I take them. Let the war begin. Live 4, 4 Dubstep-Tracks in einer Linie, gerade gehört die One zunächst mit einem Titel, der älter ist, abseits seines unjüngst erschienenen Albums, vor längerer Zeit schon Firing Blanks. Danach kam Scream mit dem vor kurzem erschienenen Make Me aus seinem Screamism Volume 3 Album, dann mir bisher nicht bekannt der Bogeyman mit Guess What's Not und abschließend hier Kasper, den ich zu Beginn der Show schon gespielt hatte, der auf seiner neuen EP, die als Zweifach-Vinyl daherkommt, Avid Volume 1, so heißt das Ganze, mit sehr düsteren Tracks daherkommt, lange nicht so versöhnlich, wie der zu Beginn der Show gehörte Titel Cockney Violins. Big Headed Slacks ist einer der Tracks hier mit bewusst wohl verzerrten Dancehall-Vokal-Snippets, den wir gehört haben von Kaspar. Es geht gleich weiter hier mit 1Live4. Die Infos stehen vor der Tür. Ein paar Takte noch von Wiley aus seinem neuen Album Playtime is Over. Any unaware person, I clock it. If she don't stop it, I'm off like a rocket. I know what's what. I know what I'm worth. From music, I'd walk to the end of the earth. Girls wanna come first in your life, it's a lot. Maybe it's me. Well, listen, Maybe it's you. God only knows how it happened, but we know it's true. Maybe I get the feeling that I found my everything when you're around, and I'm loving the way you whisper my name. Mit Andreas Kappler um Mitternacht. Hamburger Polizei befürchtet Krawalle. Deutscher Film gewinnt bei Festival in Cannes und das Wetter bleibt nass. In Hamburg treffen sich morgen Abend die europäischen Außenminister mit ihren asiatischen Amtskollegen. Schon am Mittag werden in der Stadt mehrere tausend Demonstranten erwartet, die gegen die internationale Globalisierungspolitik sind. Die Tagung gilt deshalb auch als Generalprobe für den G8-Gipfel in Heiligendamm, zu dem sich Anfang Juni die Staats- und Regierungschefs der 8 wichtigsten Industrienationen treffen. Oliver Wuttke berichtet. Unter Vorsitz von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier beraten die 27 EU-Mitglieder und Vertreter von 16 asiatischen Staaten über Energiepolitik und Klimaschutz, Sicherheit und Handel. Gleichzeitig ruft die Hamburger Tagung Globalisierungsgegner auf den Plan. Sie werden um 12 Uhr mittags mit der zentralen Protestdemonstration gegen die Außenministerkonferenz beginnen. Dazu erwarten die Veranstalter rund 10.000 Teilnehmer. Die Polizei rechnet mit der Hälfte, darunter aber bis zu 2.000 mögliche Gewalttäter. Die russische Polizei ist wieder gegen Homosexuelle vorgegangen. In Moskau nahmen sie heute 30 Personen vorübergehend fest, unter ihnen auch den grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Der wollte sich dafür einsetzen, dass das Verbot einer geplanten Schwulen- und Lesben-Demo aufgehoben wird. Beck war dabei eine Stunde lang ohne Begründung festgehalten worden. Zuvor hatten ihn schwulen Gegner angegriffen. Vor einem Jahr war der Grünpolitiker in Moskau auf einer Schwulen- und Lesben-Demo verprügelt worden. Auch damals wurde er festgenommen. Im Harz ist eine Mädchenleiche gefunden worden. Möglicherweise handelt es sich um die Leiche der seit Jahren vermissten Nadine aus Niedersachsen. Der Großvater hatte die Polizei heute zu dem Fundort geführt. Die hatte die Stelle schon einmal abgesucht, damals ohne Erfolg. Nadines Stiefvater war Anfang des Monats zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht warf ihm vor, das kleine Mädchen so lange misshandelt zu haben, bis es im Alter von 14 Monaten starb. Die Eltern hatten stets ausgesagt, ihr Kind sei bei einem Unfall gestorben. Aus Angst vor dem Jugendamt hätten sie es dann heimlich vergraben. Der Hamburger Regisseur Fatih Akin hat bei den Filmfestspielen im französischen Cannes einen Preis gewonnen, und zwar für das beste Drehbuch. Akin hatte mit dem Drama Auf der anderen Seite an dem internationalen Filmwettbewerb teilgenommen. Der Preis für den besten Film ging an das rumänische Drama mit dem Titel 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage. 1Live. Sektorwetter. Später kommen wieder neue Wolken auf. Der Tag wird dann wieder regnerisch. Dazu bleibt es kühl. In Lüdenscheid höchstens 14 Grad. Monheim am Rhein kommt auf 16 und Ibbenbüren schafft 17 Grad. Auch der Dienstag bleibt dann ungemütlich nass bei um die 15 Grad. Stauschau. Keine Meldungen. Eins live. Vier. Kurz nach Mitternacht möchte ich hier mit einem

1 Live 4, ein Track von beachtlicher Länge, aber den Luxus wollte ich mir einfach mal leisten, ihn hier in voller Länge zu spielen. Kleiner Break und ich sag kurz, was in den letzten Minuten hier gelaufen ist. Nach M. Fiddler mit If I Don't im Scuba Remix habe ich einfach mal angefangen, einen Typen zu spielen, dessen Klang, Soundspielereien ich sehr mag. Er kommt aus England, heißt Tom Hill und nennt sich, Achtung, Origami Biro, was immer er mit diesem Namen verknüpfen mag. Sein Album trägt den Titel Cracked Mirrors and Stopped Clocks, also gebrochene Spiegel und angehaltene Uhren. Und aus diesem Titel ist vielleicht schon ersichtlich, was er vorhat, nämlich Tracks in unerwartete Richtungen laufen lassen, die vielleicht voller Überraschungen sind und die Mann oder Frau so nicht erwartet hätte. Er war mal, dieser Tom Hill, eine Hälfte des Duos Wovenfold, jetzt aber Origami Biro. Basis seines Spiels ist im Grunde eine Gitarre, mit der er einige Akkorde startet, die er variiert oder um die herum er Electronics garniert. Ein ausgesprochen schönes Album ist das. Danach habe ich einen Typen aus Kanada gespielt, Montag, der sehr auch reich bestückte, reich verzierte, im Grunde Pop, Elektro-Pop-Tracks anbietet, Montag mit dem Titel Going Places und dabei auf eine ganze Reihe von Sängern, Sängerinnen zurückgreift, von denen einige sogar geläufig sind, wie die New Yorker Frauenband Au Revoir Simone zum Beispiel, die auf diesem Album stimmlich unter anderem vertreten ist, neben Anthony Gonzalez zum Beispiel, den wir stimmlich gehört haben beim Montag-Titel I Have Sound aus dem Album Going Places. Montag, wie gesagt, kommt aus Montreal in Kanada. Und gerade verklungen dieser extrem lange Titel der beiden Schweden von Minilogue. Ein Titel aus ihrer Inka-EP, der Titeltrack Inka, bei dem sie gewissermaßen spürbar und hörbar dieser geheimnisvollen Kultur der Inka, des großen südamerikanischen Volkes, das so im 14., 15. Jahrhundert zur vollen Blüte kam, nachsteigen den Geheimnissen, was weiß ich, was die da alles, die Bauten, die Terrassen, die in Felsen gehauen wurde, wo man bis heute nicht ganz genau weiß, wie haben die das eigentlich damals gemacht. Inka ist der Titel, den wir hier gerade von Minilogue gehört haben. So, okay, ich möchte weitermachen. Ich hatte ganz zu Beginn der Sendung von einer deutschen Band gesprochen, die ich gestern oder genau genommen vorgestern am Samstagabend gesehen habe auf dem Orange Blossom Festival im ostwestfälischen Beverungen, das zum 11. Mal stattfand, von Freitag bis insgesamt heute Abend in Beverungen, veranstaltet von dem Glitterhaus-Label. Es waren wieder jede Menge Bands am Start und zur großen Überraschung eine am Samstagabend als gewissermaßen Top-Act, als letzte Band, die niemand kannte. Man erzählte sich wahre Wunderdinge von dieser Gruppe, die wohl aus Mannheim kommt. Eine siebenköpfige Band. Es war eine ungewohnte Situation. Eine Gruppe, von der du noch nie gehört hast, von der es auch gar keine Platte gibt, als sogenannten Top-Act im besten Licht der Bühne zu sehen. Wie verhält sich das Publikum? Zu Beginn ein sehr defensiver Applaus nach dem Motto mal abwarten, und dieses Hype-Gespinst hatten sicherlich viele im Hinterkopf. Das änderte sich aber mit jedem weiteren Track der insgesamt siebenköpfigen Band aus Mannheim, die unglaublich feierliche Tracks spielt, bei denen man Vergleiche heranziehen könnte mit den üblichen Wenns und Abers in Richtung Radiohead vielleicht, in Richtung auch vielleicht der Bright Eyes sogar aus den USA. Und am Ende kulminierte das in stürmischem Applaus für eine Band, wie gesagt, von der jeder eigentlich nur diesen Moment-Eindruck hatte, und einer regelrecht erzwungenen Zugabe, die bei dem engen zeitlichen Konzept des Orange Blossom Festivals immer schwierig zu realisieren, da aber unvermeidlich war. Get Well Soon, diese ungesignte Band ohne Plattenvertrag aus Mannheim, diese siebenköpfige Band, bietet auf ihrer MySpace-Seite, die du erreichst über You Will Get Well Soon, MySpace.com, vier Tracks an, auch zum Download, vier Tracks aus dem Programm. Und diese Band wird in diesem Sommer einige Festivals spielen, darunter auch Man höre und staune als ungesignte Band das Glastonbury Festival in England. Was da wohl für eine Managementstrategie hinterstecken mag, egal wie die aussieht, sie scheint auf den ersten Blick zumindest genial. Ich möchte einen der insgesamt 4 Tracks, die man gewissermaßen hören kann, die zugänglich sind, hier einfach mal spielen. Wir hören eben jetzt Get Well Soon aus Mannheim mit dem Titel Prelude. Nope. Thank you. 1Live4, das ist ein Track aus der Anatome EP Volume 1 vom Dusty Kid. Der Titel hier heißt Core. Möchte weitermachen mit dem Drum and Bass Titan Markus Intellex. Red 7 kommt allerdings anders daher, als es meine gerade gewählten Worte vielleicht vermuten lassen, nämlich im John Tejada Remix. We'll be right back. Red 7 von Marcus Intellex hier im New Acid House Remix von John Tejada. Etwas ganz anderes erwartet dich in den kommenden knapp 3 Minuten. Frau mit einer bemerkenswerten Stimme, 26 Jahre alt, kommt aus den USA, nimmt hier und da kein Blatt vor den Mund. Sie heißt Jenny Owen Youngs. Auf ihr Album, das jetzt bald kommen soll, bin ich echt gespannt. Ich habe hier nur diesen einen Titel, der heißt Fuck Was I, Jenny Owen Youngs. Remember wiggling your toes. Gerade habe ich einen Titel gespielt von der amerikanischen Ein-Mann-Band BC Camplight aus dem Blink of a Nihilist-Album, das ich überragend finde, Forget About Your Bones. Und schließen möchte ich mit einem Mann, die Spur führte heute bisweilen des Öfteren dahin nach Kopenhagen. Er nennt sich kurz und einfach Peder, war oder ist Mitglied des Produzentenkollektivs The Prunes, das auf Ninja Tune schon mal veröffentlicht hat. Peder hier mit Klängen aus seinem Soloalbum And He Just Pointed to the Sky. Mein Name ist Klaus Vier, ich bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit, wünsche allen eine friedliche, gesunde, schöne Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag gegebenenfalls hier wieder hören. Bis dahin alles Liebe, alles Gute. Ciao.